Abschnitt 18 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Winterlager einer geschlagenen Armee. Erster Teil. Donnerstag, 17. Dezember 1914. Trotz der Fürchterlichkeit der letzten Woche, trotz der ANA-Basis aus Serbien und trotzdem wir gestern durch einen Regen der Sintflut und eine Hölle der Finsternis über endlose Felder irrten, bevor wir hier in einer Tenne von Surschin Unterkunft fanden, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. So sehr juckte mein Körper. Und ich kratzte ihn wund. Graugelbe Schmarotzer kribbeln in meinem Hemd, in meiner Montur, auf meiner Haut. Unsagbar einfach, ich weiß schon, ist die Therapie. Gründliche Reinigung, Vernichtung der Wäsche, Wechseln der Kleider. Das sagt sich leicht. Wo soll ich mich reinigen? Wie kann ich die Wäsche, wenn ich keine andere habe, vernichten? Sweater, Bauchbinde und Trikotunterhose, die mich vor dem Erfrieren schützen. Wenn es möglich wäre, die Kleider zu wechseln, bereits vor 5 Monaten hätte ich das gerne getan. Denn es war schon damals nötig. Ich bin froh, wenigstens graue Salbe zu bekommen. Freitag, 18. Dezember 1914. Die graue Salbe scheint meinen Gästen nahrhafte Speisenzufuhr gewesen zu sein. Dem Körper war sie minder zuträglich. Er ist mit Ekzemen bedeckt. Was Läuse und Salbe von meiner Haut unversehrt gelassen haben, das ruinierten nachts meine Fingernägel. Ich schmierte heute mit Petroleum, doch wirkte dies auf den Ausschlag nichts weniger als balsamisch, und außerdem stinke ich. An Hiob muß ich denken. Des Nachts wird mein Gebein durchbohret allenthalben, und die mich jagen legen sich nicht schlafen. Samstag, 19. Dezember 1914. Morgens marschierten wir ab. Nach Bardowinci hieß es im Befehl, aber schon nach 4 Kilometern in Dobanovci, wo das Etappenkommando der 5. Armee, Klammer auf, 8. 13. und kombiniertes Korps Kraus, Armeekommandant Liborius Frank, Klammer zu, ubikieren, machten wir Halt. Ich bin bei einem deutschen Bauern einquartiert. Die serbokroatischen Bewohner haben ihre Häuser verlassen. Zum Teil, weil sie mit den Serben bei deren seinerzeitiger Invasion verkehrt hatten und deshalb die Rache der Österreicher fürchteten. Zum Teil wurden sie wegen dieser Sympathien festgenommen und weggeführt. Über 40 Personen des kleinen Ortes sind von den Österreichern erschossen oder gehängt worden. In Dobanovci war es nämlich, wo sich Kronprinz Alexander von Serbien vor einem Vierteljahr zum König von Sirmien krönen ließ. Unser Wirt, der alte Jakob Balzer, erzählt uns von der Zeremonie, die eigentlich gar keine Krönung war, sondern ein Hochamt. Prinz Georg wohnte mit seinem Stabe bei. Der Pope Save Petkovic, der die Messe zelebriert hatte, wurde später von den Österreichern eingesperrt. Aber als diese von neuem flüchteten, blieb er zurück und zog mit den Serben in deren Heimat. Das war in der letzten Septemberwoche. Frau Balzer fürchtet wohl, die Erzählungen ihres Gatten könnten nicht patriotisch genug aufgefasst werden und fügt hinzu, die Serben seien sehr grausam gewesen, schildert, wie man der alten Jüdin Goldinger die Augen ausgestochen habe, obwohl sie nichts weiter gesagt als dass die serbischen Offiziere wie Zigeuner aussehen. Alle 20-jährigen Burschen, alle Pferde und alles Zugvieh haben sie nach Serbien geführt. Dennoch stimmt Frau Balzer ihrem Gatten darin bei, dass die Offiziere von drüben einfach und bescheiden sind, ganz verschieden von den österreichischen Herren, die nur mit ihresgleichen verkehren und in Betten schlafen wollen, während die Serbischen neben der Mannschaft im Stall nächtigen. Auch ist sie schlecht, auf die KUK-Kommandanten zu sprechen, die, als der serbische Anmarsch gemeldet wurde, ihre Truppen eilends abzogen, aber der Bevölkerung von Dobovanovci, Klammer auf, selbst den Deutschen, Klammer zu, verschwiegen haben, dass Gefahr im Verzuge sei und sie sich in Sicherheit bringen oder wenigstens ihr Vieh schlachten mögen. Der alte Balzer ist Deutscher, mit Leib und Seele, sozusagen aus Familientradition. Wie seine 1778 aus der Rheinpfalz nach Südungarn gekommenen Vorfahren, so sollen seine Enkel Deutsche sein. Seine Schwiegertochter, unsere eigentliche Wirtin, ist eine gebürtige Badovinzierin, aber sie sagt, sie sei aus Hessen, als wäre sie erst gestern hier eingelangt und nicht ihre Urahnen unter Maria Theresia. Sie säugt ihren jüngsten Buben, der schon 2 Jahre alt ist und Hosen trägt. »Warum nähren Sie den großen Jungen noch?«, frage ich. »Es schmeckt mir halt so gut«, antwortet an ihrer Stelle der Säugling. Sonntag, 20. Dezember 1914. Über die einfach aufs Feld gelegten und mit Klammern an den Schienen befestigten Schwellen einer Feldbahn balancierten wir, um die Tümpel und den Kot der Straße zu vermeiden. 2 Stunden und eine halbe nach Bad Tajnica. Dort wurde die Division einwaggoniert, mitsamt dem Train, was viele Stunden dauerte, denn es ist nicht leicht, Fuhrwerke in die Eisenbahnwagen zu schieben. Die Pferde fielen wiederholt in die Lücke zwischen Rampe und Waggon. Um 1:30 Uhr nachmittags war die Verladung beendet. Ich war mit 6 Männern und 6 Pferden im selben Wagen zusammen. Außerdem war ein Ofen und ein eisernes Gefäß für Ruhrkranke da, das ich während der ganzen Fahrt als Stuhl benützte. Die Reise ging durch ungarische Dörfer, die artesische Brunnen haben statt der primitiven Schöpflöcher Serbiens, getünchte Hofmauern statt der schon vor unserer Ankunft ramponierten Staketenzäune in Serbien, Felder mit geradem Rhein statt der bizarr konturierten Flächen jenseits der Save, alles trug Früchte, war aber nicht geerntet. Durch Neu-Pazua, Alt-Pazua, India, Beschka, Karlowitz kamen wir und andere Orte, deren Namen ich nicht lesen konnte, da es dunkel wurde. Ich schlief ein, während mich eines der Pferde beschnupperte. 10 Uhr abends, Ankunft in Ujvidek. Wir setzten uns in die Schankstube des Bahnhofs, aßen Würstchen mit Krenn, tranken Bier. Das Lokal war voll. Ein General kam, der sich einen Tisch räumen ließ, was andere Offiziere dazu benutzten, alle Mannschaftspersonen aus dem Saal zu weisen, um allein zu sein. Sie gebrauchten die Ausrede, die Soldaten hätten keine Ehrenbezeugung geleistet. Empört über diese Lüge verließ ich ostentativ langsam und laut lachend die Wirtsstube und schimpfte draußen zu den im Nu um mich versammelten Hinausgeworfenen, es sei schändlich von den Offizieren, jetzt gegen uns wieder die Herren herauszukehren, während sie bisher froh waren, wenn man Brot und Feuer mit ihnen teilte. Natürlich fand sich ein Kriecher, der die Schuld uns beimaß. Das Benehmen einiger von der Mannschaft wäre tatsächlich lausbübisch gewesen. Nun kam es zwischen mir und dem Verteidiger, der bemüht war, sich als mein Vorgesetzter aufzuspielen, da er Feuerwerker war, zu einer Rauferei, bei der ich gewürgt wurde und würgte, geschlagen wurde und schlug. Merkwürdigerweise traten einige Burschen auf die Seite meines Gegners, sodass der Zweikampf zur Massenprügelei anschwoll, in deren Verlauf man mit Riemen dreinhaute. Als einige Offiziere aus dem Bahnhof herausstürzten, fand die Schlacht ein Ende. Wir verschwanden im Dunkel. Montag, 21. Dezember 1914. Marsch in eine neue Ubikation, nach Ofutak an der Donau. Auf unserem Weg froren wir in unseren dünnen Mänteln und beneideten die sorgsam vermummten Agrarier, die uns in ihren Karossen überholten. Selbst die Kutscher hatten so ungeheure Pelze, dass sie daraufhin bei uns eine Virilstimme im fideikommissarischen Großgrundbesitz erhalten würden. Ein pelzverbrämter Latifundienbesitzer ließ sich von 4 Knechten auf einer Draisine nach Uividek rudern. In Ofutak sollten wir ein paar Wochen Rekreationsaufenthalt nehmen. Es ist ein langgestrecktes Nest, von Schwaben bewohnt, was angenehm ist, da sie reinlich sind und man sich mit ihnen verständigen kann. An einem Hause sah ich das Aushängeschild einer diplomierten Hebamme mit einem Bild. Eine Frau, einen Säugling in Windeln hüllend. Überall spricht man von dem gestrigen Raufhandel. Die Partisanen des Feuerwerkers sind, wie er, Etappenschweine. Er ist beim 2. Staffel des Divisionstrains eingeteilt. Seine Kumpane waren ein Zugsführer des Divisionsgerichts, ein Stabsführer und dergleichen, also Leute, die noch kaum einen Gewehrschuss gehört haben und daher rücksichtslose Behandlung durch Offiziere als etwas Selbstverständliches empfinden oder gerne hinnehmen, um nicht in den Schützengraben geschickt zu werden. Die Sympathie der Mannschaft ist auf meiner Seite, und als ich morgens zur Fahrküche kam, erhielt ich eine doppelte Portion Kaffee. Aber alle sind sich einig, dass es mir sehr übel ergehen muss, wenn der Zugsführer vom Divisionsgericht dort eine Strafanzeige erstattet, da ich mich der Meuterei, der Insubordination, der Tätlichkeit gegen Vorgesetzte und herabsetzender Äußerungen gegen Kommandanten schuldig gemacht habe. Dienstag, 22. Dezember 1914. In der Zeitung steht unter dem Titel »Was die Serben lügen« Folgendes. Die Agence Havas meldet aus Nisch, dass während der Schlacht vom 3. bis 7. Dezember, in deren Verlauf die Serben Valjevo zurückeroberten, genau 121 österreichische Offiziere, 22.134 Soldaten gefangen genommen, 68 Geschütze, 42 Maschinengewehre, 8 Haubitzen, 10.000 Gewehre, 52 Caissons, 1.315 Wagen, darunter 10 Sanitätswagen, 4 Ambulanzen, 2 Geldkisten und 327 Pferde erbeutet wurden. Zu dieser Meldung bemerkt Wolfs Telegrafenagentur: maßlos übertrieben. Wir aber, wenn nicht mehr. Auch vom feierlichen Einzug König Peters, der Prinzen Georg und Alexander in Belgrad und vom Tedeum im Dom ist jetzt zu lesen. Der österreichisch-ungarische Bericht über die Räumung Belgrads kann allerdings keineswegs als maßlos übertrieben bezeichnet werden. Die durch das notwendig gewordene Zurücknehmen des eigenen rechten Flügels geschaffene operative Lage ließ es als ratsam erscheinen, auch Belgrad zunächst aufzugeben. Die Stadt wurde kampflos geräumt. Die Truppen haben durch überstandene Strapazen im Kampf wohl gelitten, sind aber vom besten Geist beseelt. Mittwoch, 23. Dezember 1914. Die Anekdote von dem alten Feldwebel, der nach dem Kriege die Soldaten zu strammerem Exerzieren auffordert: Schlappschwänze, ihr glaubt wohl, es sei noch Krieg, jetzt fängt der Ernst wieder an, wird ewig wahr bleiben. Schwerer ist die Befolgung der für das Retablierungslager ausgegebenen Vorschriften, als vor dem Feind zu stehen. Visiten, Wachen, Sperrstunde, Ehrenbezeugungen, Exerzieren. Donnerstag, 24. Dezember 1914. Weihnachten. Mittags fasten wir Extra-Menage, Gulasch und Tee und auch am Abend Suppe. Jeder Soldat bekam vom Präsidium des Prager Stadtrats ein Paket mit einer Lithografie der Karlsbrücke, einer hölzernen Tabakspfeife, Zwieback, Schokolade, warmer Wäsche, Wintermütze und dergleichen. Der Armeeoberkommandant hat einen Befehl erlassen, die Armee sei nicht geschlagen, es sei noch nicht Frieden, nur wegen erschwertem Munitions- und Verpflegungsnachschub habe man sich zum Aufgeben der Offensive entschließen müssen. Solches ist Potjoreks Schwanengesang. Mit Handschreiben vom 22. Dezember hat ihn der Kaiser aufgrund seiner aus Gesundheitsrücksichten unterbreiteten Bitte in den Ruhestand zu versetzen geruht. In Widerspruch zu dieser Angabe, Potjorek sei von einem Gesundheitszustand befallen, steht ein Kommuniqué, in dem eingestanden wird, dass den zu überwindenden Schwierigkeiten nicht genügend Rechnung getragen und es dadurch unmöglich wurde, der Armee die notwendige Verpflegung und Munition zuzuführen. Also Fehler der Führung. Vor einer Woche ist für den jetzt Davongejagten eine eigene Ordensklasse geschaffen worden. Vor einer Woche hat ein anderes Handschreiben den Helden Potjorek gefeiert. An seine Stelle kommt ein Feldherr aus dem Kaiserhaus. Es ist der Erzherzog Eugen, Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ritterordens. Vielleicht bloß deshalb, damit das Lied Aktualität gewinnt: Prinz Eugen, Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ritterordens, kriegen Stadt und Festung Belgerad. Vor 3 Wochen ward Erzherzog Josef Armeekommandant in Galizien, vor 14 Tagen Erzherzog Friedrich Feldmarschall, so dass jetzt alles von Erzherzogen befehligt ist und jede Kritik an der Führung als Majestätsbeleidigung bestraft werden kann. Das Ei des Kolumbus. Landeskommandant von Bosnien wird Feldmarschallleutnant von Sarkutitz, Generalstabschef des neuen Prinzen Eugen, Feldmarschallleutnant Alfred Kraus. Anlässlich des Weihnachtsabends kaufte ich mit einem Freunde ein Huhn. Und wir ließen es von Frau Brassewicks, der Gattin des Kustos, im Orton-Club kochen. Sie machte es mit süßem, eingelegtem Paprika an, was sehr gut schmeckte, aber nachher wurde uns übel. Der Magen verträgt nichts mehr, er ist der Nahrungsaufnahme entwöhnt. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Klaus Missfeld.